Deutschlandfunk. Corso. Was will man über die berühmteste Popband aller Zeiten eigentlich noch erzählen? US-Regisseur Ron Howard, der unter anderem Rush, Da Vinci Code und Oscar-prämiert auch A Beautiful Mind gedreht hat, der erzählt auch nichts Neues. Er hat sich für seine Beatles-Dokumentation 8 Days a Week die Tourjahre der Band vorgenommen. Also zwischen 1962 und 66 haben die Liverpooler 815 Konzerte in 15 Ländern der Erde gegeben. 8 Tage die Woche, wie sie selber gesagt haben. Ja, und dann hatten sie genug davon, zogen sich ins Studio zurück und gaben 1969 ein letztes Konzert auf dem Studiodach in London. Diese Zeit dokumentiert Ron Howard mit viel Archivmaterial, das zum Teil bisher unveröffentlicht sein soll. Musikkollege Carsten Beyer ist uns zugeschaltet. Was kann der Film nach Ihrem Eindruck heute noch über die Beatles erzählen, was man denn nicht eigentlich weiß? Also wirklich was Neues kann man über die Beatles gar nicht mehr erzählen. Das ist klar, dazu ist über die Band schon zu viel gesagt und geschrieben worden. Aber ich glaube, Ron Howard wollte das auch nicht unbedingt, also was zeigen, was noch keiner weiß, sondern er wollte wirklich die Geschichte der frühen Beatles-Jahre nochmal mit den Mitteln erzählen, die einem Filmemacher eben im Jahr 2016 zur Verfügung stehen. Das heißt, er hat wirklich alle Aufnahmen, die es aus dieser Zeit noch irgendwo gibt, zusammengetragen, hat sie dann bild- und klangtechnisch auf den neuesten Stand gebracht und sein Verdienst als Regisseur, er hat das Ganze zu einer stringenten Story zusammengefasst. Man sieht also 4 junge Musiker bei ihrem kometenhaften Aufstieg. Man erlebt sie auf der Bühne, hinter der Bühne, auch im Studio und man bekommt eben vor allem ein Gefühl für die unfassbare Hysterie, die diesen Aufstieg begleitet hat. Jetzt hat er halt diese Tourjahre gewählt, der Beatles, 62 bis 66. Warum hat er sich genau dafür entschieden? Ich glaube, er wollte vor allem eine Geschichte erzählen. Er ist ja Spielfilmregisseur, das darf man nicht vergessen. Und um eine Geschichte zu erzählen, ist natürlich diese Konzentration auf diesen relativ begrenzten Zeitraum nicht schlecht, weil in diesem Zeitraum 62 bis 66, da waren die Beatles eben tatsächlich noch diese süßen Pilzköpfe aus Liverpool, charmant, schlagfertig, kaum auseinanderzubringen. Die problematischen späteren Jahre bleiben natürlich weitestgehend ausgeklammert. Streitereien um musikalische Fragen, auch ums Geld, Drogengeschichten, auch die ganzen zwischenmenschlichen Probleme. Das spielt jetzt in dem Film kaum eine Rolle, aber wir können ja mal hören, was Ron Howard selbst dazu sagt. By focusing on the touring years, which was, you know, that was the group's idea. Die Idee, sich auf die Tourneejahre zu konzentrieren, kam von der Band selbst. Und ich fand sie gut, weil man das Ganze so wie eine Abenteuergeschichte erzählen konnte. Die Story einer Gruppe von Individuen, die ums Überleben kämpfen. Klar, dieser Film vermittelt den Leuten zunächst mal einen Eindruck davon, wie sich die Beatles damals angehört haben. Aber darüber hinaus erzählt er eben auch, wie sich die Band verändert hat durch die Beatlemania. Das war eine Revolution der Jugendlichen gegen die Erwachsenengeneration. Die kulturellen Paradigmen fingen an, sich zu verschieben. Man kann sagen, die Welt um sie herum hat die Beatles verändert, aber die Beatles haben gleichzeitig die Welt verändert. The world was influencing what the Beatles were going through, and the Beatles were influencing the way the world looked at things. Sagt Ron Howard zu seiner Beatles-Dokumentation. Ja, die Idee kam von der Band selbst, sagt er da gerade. Also das heißt natürlich Paul McCartney, Ringo Starr, die leben noch. Und wahrscheinlich war auch der Nachlassverwalter, die damalige Produktionsfirma Apple, der Beatles wahrscheinlich auch beteiligt an Entscheidungen. Also die haben so ihre Hand drauf. Und wenn sie mir eben sagen, naja, so einiges sieht man eben auch nicht, da wird vielleicht einiges weggelassen, kann man sagen, der Film feiert schon eher den Mythos der Beatles, lässt weg, was an dem Mythos kratzen könnte. Auf jeden Fall. Also die Beatles waren ja schon immer ganz gut da drin, ihr eigenes Image zu kontrollieren. Man muss ja nur mal in das Beatles Museum nach Liverpool gehen. Auf der anderen Seite, die Tatsache, dass Ron Howard hier im Einklang mit der Band gearbeitet hat, hat sich natürlich auch für den Film durchaus bezahlt gemacht, denn nur so hatte er wirklich Zugriff auf das gesamte Archivmaterial und eben Paul McCartney und Ringo Starr spielen natürlich auch eine große Rolle in dem Film und die Interviews mit ihnen gehören für mich zum bewegendsten und interessantesten, was dieser Film zu bieten hat, weil man eben auch merkt, wie viel ihnen diese Zeit der Beatles-Mania tatsächlich noch bedeutet heutzutage. Naja, man stellt sich nur vor, ne? 4 Jahre auf Tour, wirklich eng zusammen, 2 Konzerte zum Teil am Tag, wie man dann so liest. Da hat es wahrscheinlich auch mal Stress gegeben, aber gut, das verklärt dann wahrscheinlich die Nostalgie. Der Film wirbt ja damit, dass es hier auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen der Beatles zu sehen gibt, also Konzertmitschnitte. Was sind das für Aufnahmen? Ja, das sind zum größten Teil Aufnahmen aus Privatarchiven von Sammlern und Fans zusammengetragen, dann eben restauriert. Man hat zum Beispiel eine Frau hat da mit ihrer Super-8-Kamera gefilmt, wie die Band bei ihrem allerletzten Konzert im Candlestick Park in San Francisco war das, die Bühne verlässt, fast schon überfallartig, weil die Situation bei diesen Konzerten eben überhaupt nicht mehr zu kontrollieren war, auch von der Polizei nicht. Und es gibt natürlich auch noch ein paar unveröffentlichte Live-Aufnahmen, zum Beispiel von dem legendären Konzert im New Yorker Shea Stadium, wo die Beatles da vor mehr als 56.000 Zuschauer aufgetreten sind. Das war ja, wenn man so will, das erste wirklich richtige Stadionkonzert der Rockgeschichte. Ja, und natürlich das ganze Tonmaterial wurde nochmal aufbereitet für den Film, ne? Hat Sie das überzeugt? Ich finde schon, also das klingt tatsächlich besser als live. Also wenn wir jetzt mal dieses Konzert im Shea Stadion nehmen, über 50.000 kreischende, schreiende Fans außer Rand und Band, mittendrin die Beatles mit ein paar armseligen 100-Watt-Verstärkern. Also ich glaube, damals 1965 haben die meisten Zuschauer vermutlich noch nicht mal mitbekommen, was für ein Stück da gerade gespielt wurde. Und jetzt im Kino hört man eben auf einmal sogar die Feinheiten in der Musik. Da hat also der Toningenieur Giles Martin gute Arbeit geleistet. Der ist ja übrigens auch der Sohn des legendären Beatles-Produzenten George Martin. Also vielleicht liegt das noch in der Familie. Wir hören mal, wie er bei seiner Arbeit vorgegangen ist. One thing you don't want to do is... Eine Sache, die ich nicht machen wollte, war, Musik zu samplen. Wenn Ringo auf seine Trommel haut, dann muss auch Ringo zu hören sein und nichts anderes. Was allerdings die Nebengeräusche angeht, vor allem die verzerrten Schreie des Publikums, da haben wir vieles rausgefiltert. Dafür habe ich in der Tradition der Beatles und in der Tradition meines Vaters alles technisch Mögliche versucht. Ja, sagt der Toningenieur des Films 8 Days a Week, Carsten Beyer. Leuten, die mit den Beatles aufgewachsen sind, die wirklich richtige Fans sind und sich interessieren, denen bietet die Dokumentation wahrscheinlich jetzt nicht viel Neues. Aber würden Sie sagen, der Film kann, wie er es ja auch beabsichtigt, offenbar einer jungen Generation das Phänomen Beatles und die ganze Hysterie, die sie ausgelöst haben, näher zu bringen? Reichen dazu diese Tourjahre? Versteht man das? Also ich finde schon, die Zeit 62 bis 66, das war ja nun mal die Hochzeit der Beatlemania. Und Ron Howard hat das letztlich auch ganz gut gemacht, weil er auf der einen Seite zeigt, warum die Beatles eben eine wirklich außergewöhnliche Band waren und auf der anderen Seite aber die Beatlemania dann auch durchaus einordnet in die damaligen Zeitumstände. Also die Faszination kann man in diesem Film, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Eine Zeitmaschine gibt es ja leider immer noch nicht, aber wer wirklich mal so einen ungefähren Eindruck davon bekommen will, was da los war Anfang der 60er Jahre, dem kann man den Film schon durchaus empfehlen, würde ich sagen. The Beatles, 8 Days a Week, The Touring Years, die Dokumentation von Ron Howard, die läuft ab Donnerstag im Kino. Angehängt sein wird dann auch noch ein 30-minütiger Auszug aus dem jetzt schon mehrfach erwähnten Konzert im Shea Stadion New York von 1965, auch in einer remasterten Version. Danke, Carsten Beyer.